Упражнение 10, страница 119. W. Sie trafen in Innsbruck ein. Ich stand um 7 Uhr auf. Wir aßen Abendbrot. Wir sprachen etwas über unsere Ergebnisse.